Das war in die Mitte der 60er sozusagen, nicht? Also mein Abitursfeld war genau 65. Und wir haben also dann auch ein paar erste Fans in der Klasse gehabt. Und da war schon eine gewisse Konkurrenz so in meiner Abschlussklasse in der 13. Die ersten haben das gehört und so weiter und so fort. Und auch im Nachhinein weiß ich ja nur auch, die Stones sind ja auf dem Markt dann gewesen ab 62. Da ging es ja dann los. Aber meine Erinnerung setzte dann so mehr ein, so auch 65, also im letzten schulischen Jahr. Aber ganz besonders dann auch der Sommer 65. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, war da dann auch der Auftritt in der Waldbühne. Nun gab es ja dann auch drumherum auch all die Demonstrationen, nicht? Das waren ja diese Jahre als solches, wo es also dann auch schon politisiert dann heranging. Und nun fielen die Stones mit ihrer Art des Auftrittes und nun gar nicht mehr so sehr aus dem Rahmen. Andererseits hat man ja natürlich seine eigene Erziehung in sich drin gehabt. Man hat eine recht konservative Schule noch gesehen oder erlebt und hat auch sehr viel alte Lehrkräfte, die ganz andere Zeiten erlebt haben, also um sich rum auch gehabt. Und da war das natürlich ein unwahrscheinlich amüsanter Kontrast. Die Musik als solches, die Dynamik, der Stil, der Grundrhythmus hat natürlich diese Verhaltensweisen leichter freigesetzt als andere. Die haben schon da eine führende Rolle gespielt. Also das muss man schon doch ehrlich bekennen. Denn ich sehe es natürlich nicht so, dass das nur eine Aufforderung zur Gewaltakt war. Das würde ich nicht sagen wollen. Aber sie haben schon unwahrscheinlich Grenzen niedergerissen. Sie haben Verhaltensdinge freigelegt, die vorher im Verborgenen lagen. Da haben sie schon die Vorhänge aufgerissen, dass also dann viele sich aufgefordert fühlen, Hand anzulegen, beziehungsweise auch dann tatsächlich Gewalt anzuwenden an Sachen, nicht, die nur wirklich nichts mehr mit musikalischer Kunstentwicklung zu tun haben. Da gab es schon wirkliche Signale aus der Musik heraus und aus dem, was sie an Titeln also fabriziert haben. Das kann man nicht leugnen. Das waren schon vielleicht nicht gewollte, aber doch so symbolisch wirkende Aufrufe. Am meisten beeindruckend gefesselt ist natürlich die kontraproduktive Musikart auch, die also gegenüber der Masse nun völlig anders war. Dann die Verhaltensweisen. Das sind alles damals Dinge gewesen. Also zumindest noch in den ersten 60er Jahren. Nachher so ab 65, 68 mit den Vietnam-Demonstrationen und allen Bildern, die man daraus noch im Hinterkopf hat, da wurden ja viele, viele Grenzen gesprengt und so weiter. Dann war es nichts Neues mehr. Aber so diese Erstbegegnungen waren so ein interessanter und faszinierender und fesselnder Kontrast zum Alltag und zu dem bisher Erlebten. In Schule, Elternhaus und im allgemeinen Leben auch, sodass es also einfach so eine diebische bis höllische Freude machte, solch Kontrapunkte zum Alltag zu erleben. Und wenn es nur auf einer Schallplatte war. Man verwechselte ja schon langsam wieder 66, 67, 68. Da war so viel los, weil es sich alles dann auch vermischte. Die politischen Demonstrationen, die musikalischen Demonstrationen. Es passte irgendwie damals, also der Auftritt der 60er passte irgendwie in die Zeit. Es war alles in Aufruhr, in Änderung, in der Überschreitung sämtlicher Grenzen als solches, in der Abkehr von gestern, auch im Aufruhr gegenüber der eigenen Elternschaft und der Generation, die den Krieg komplett mitgemacht und erlebt hat und geschwiegen hat. Das sind alles, das wurde so als Aufbruch mitgesehen. Ja? Auch, sagen wir mal, als Alltagsrebellion. Und da passten die Burschen voll rein in dieses Bild soweit. Also ich gebe zu, dass ich das auch tatsächlich so gesehen habe, dass sie diese Rolle auch tatsächlich bewusst spielten, um eine extraordinäre Rolle zu spielen. Sie haben immer versucht, bei allen Parallelentwicklungen, die es ja neben ihnen gab, immer noch einen draufzusetzen. In der Auffälligkeit, in der Beweglichkeit, in der Dynamik und auch in der Verkehrung von Gut und Böse. Das war natürlich medienpolitisch also sehr gekonnt auch als solches. Und zu dem ersten Punkt Ihrer Frage oder Ihrer Anmerkung, ob sie sich nicht immer wieder neu erfunden haben. Da gab es natürlich Episoden und da gab es Aufbauten und Abbauten, als klar. Ich glaube, die schwächste Phase waren tatsächlich auch die 70er als solches. Und dann haben sie also immer mehr versucht, auch die eigene musikalische Richtung weiterzuentwickeln, einfach als Zwang, aus dem Zwang der Zeitentwicklung heraus, um eben am Ball zu bleiben, am Medienball als solches. Was mir dann aufgefallen ist in der Betrachtung auch gerade der Konzerte und der Auftritte und der Platten und so weiter, der Medieneinwirkung, sie haben dann immer mehr auf visuelle Effekte Wert gelegt, auf Masseneffekte als solches, sodass immer die große Gefahr da war, dass das Musikalische, das Künstlerische etwas in den Hintergrund gerät. Nicht? Das ist dann geschickt überlagert worden als solches, aber die Effekte waren nachher also sehr, sehr wichtig als solches. Nicht? Und so, dass man aus dem Staunen, wenn man wollte, dann nicht mehr rauskam. Aber es war dann manchmal auch der Effekte zu viel. Ich denke mal, sagen zu können, bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, dass das Politische, das heißt die Zeichensetzung, dann nachher verloren gegangen ist. Sondern man hat sie dann später, also wenn ich immer das später verstehe, dann nachher tatsächlich in den 80er Jahren, 90er Jahrtausendwende, doch mehr angesehen als Botschafter ihres eigenen Werdegangs, als diejenigen, die sich selbst dann auch überlebt haben und alles dafür getan haben, um ein Rollback dann zu erleben, was sie dann auch meisterhaft bestanden haben und diese Wiederkehr, dieses Wiedererscheinen in dem riesen Medienrummel, der sich dann weltweit ausgebreitet hat, plus sie haben politisch kein Zeichen mehr gesetzt. Sie wollten es vielleicht auch gar nicht. Ich sehe das gar nicht so sehr kritisch, sondern sie wollten einfach sich beweisen in ihrer musikalischen Dynamik und die mit allen Mitteln der Technik, der Kunst und so weiter, der Möglichkeiten von heute, das auch immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das haben sie auch meisterhaft gekonnt. Also die Situation oder die Position, die sie in den 60er Jahren eingenommen haben, die haben sie nicht mehr eingenommen als solches. Und die Zuschauer, das Auditorium hat sich ja auch gewandelt. Ich denke mal, gerade auch in den letzten zwei Jahrzehnten waren die politische Botschaft auch in den Zuschauermengen gar nicht mehr so gewollt. So intensiv jedenfalls, sodass man mehr oder weniger auf die Affekte und Effekte guckte und natürlich den Mund nicht mehr bekam, wenn die Brücke nach Babylon und so weiter noch größer und größer und größer und aufwendiger gebaut werden konnte. Die Symbolik dieser ganzen Gruppe für einen selbst, wo man auch nur so lange Jahre schon auf dem Puckel hat, wie man selber hier sitzt als solches, liegt doch daran, dass man sich an ihnen so ein bisschen aufrichten kann, dass man sich orientieren kann. Nicht? Sie haben überlebt und das in einer Dynamik und sagen wir mal auch Freude und Alltagsüberzeugtheit als solches, dass man sich freut, sie immer noch zu erleben.